you still be you? One that's done all the things you set out to do. Stand, there's a cross for you to bear. Things to go through if you're going anywhere. Too long. There's a permanent root in your right and wrong. Stay. There's a major standing tall. And a giant beside it. We'll be right back. 10 Minuten Musik vom Isle of Wight Festival im Sommer 1970. Das waren Sly and the Family Stone zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde anlässlich von Sly Stones bzw. Sylvester Stewarts 50. Geburtstag. Anfang 1970 war eine weitere Single der Band Nummer 1 der Charts geworden. Sogar beide Titel waren erfolgreich. Das ruhige Everybody is a Star und die harte Funk-Nummer Thank You for Letting Me Be Myself Again. Der britische Musikjournalist Charles Shaw Murray betrachtete einmal die Titel von Sly's Hitsongs bis zu diesem Zeitpunkt. Everybody's a Star, Stand, Everyday People, You Can Make It If You Try, I Wanna Take You Higher und so weiter. Und er erkannte in den Titeln allein, Zitat, den euphorischen Optimismus der kurzen Liaison zwischen schwarzen und weißen Jugendlichen, die Sly Stone verkörperte. Im März 1970 erschien ein langer Artikel in der Rockbibel Rolling Stone. Dort stand zu lesen, das geplante nächste Album werde das optimistischste von allen werden. Sly selber war sich noch nicht so sicher. Im gleichen Artikel sprach er davon, dass die Plattenfirma im Februar ein neues Album erwarte. Klar, könnten sie ein paar gute Songs aufnehmen, aber das wäre dann doch halt nur eine weitere Platte. Da müsste doch aber noch mehr drin sein. Das Einzige, was interessant klänge, wäre etwas, das mit einem Schauspiel zusammenhänge. Ein Schauspiel, das das, was die LP zu sagen beginnt, zu Ende führt. Dance tracks are just nice, cool, but nothing. Wie immer so eine Platte vielleicht geklungen hätte, die angekündigte LP erschien nicht. Die Plattenfirma brachte deshalb Ende des Jahres 1970 ein Greatest Hits Album auf den Markt. Es häuften sich aber die Berichte von Konzerten, bei denen Sly Stone verspätet erschien oder Konzerten, die gleich ganz ausfielen. Das verärgerte Veranstalter und schließlich kursierten Gerüchte von der Auflösung der Band und von harten Drogen. Erst Ende 1971 erschien dann There's a Riot Going On. Trotz des täuschend lockeren Hits Family Affair war die ganze Platte gar nicht leicht zu hören. Die Rhythmen klangen manchmal schleppend, etwa in der Neufassung des Single-Hits Thank You, oder seltsam eckig. Glaubt man manchen Quellen, war von der Family Stone selber auch wenig auf der Platte zu hören. Abgesehen von den Bläsern war hauptsächlich Sly Stone aktiv, der im Overdub-Verfahren diverse Instrumente selber einspielte, unterstützt von Billy Preston und Bobby Womacks Bass und Gitarre. Die Eröffnungsnummer der LP There's a Riot Going On. Der amerikanische Autor Greil Marcus hat Sly and the Family Stone in seinem Buch Mystery Train einen ausführlichen Artikel gewidmet. Und er sieht in der Eröffnungsnummer dieser Platte eine Parodie der alten Hymne Stand. Bei dem neuen Song trete die Frage in den Vordergrund, ob es wert ist, dich zu erheben, oder, wenn das der Fall ist, ob es überhaupt möglich ist. Greil Marcus und nicht nur er sehen in der LP There's a Riot Going On eine ziemlich abgrundtiefe Desillusionierung Slys gespiegelt. Der Optimismus der älteren Aufnahmen sei wie weggewischt. Eine Beschreibung, die natürlich im Nixon-Amerika der frühen 70er Jahre auf fast alles zutraf. Interessanterweise schätzte Greil Marcos Kollege vom englischen Melody Maker Steve Lake 1974 das Album ganz anders ein. Man solle nicht glauben, There's a Riot Going On sei eine Chronik von Einsamkeit und Unglück. Das Ganze trage nämlich den Stempel von Slys Humor. Aber schließlich schrieb er diesen Text auch fürs Cover von der 74er LP Sly Stones Smalltalk. Trotz allem wurde das Album There's a Riot Going On und die Single Family Affair ein kommerzieller Erfolg. Und die musikalischen Ideen von Sly Stone beeinflussten weiterhin etliche Musiker, auch abseits der Soul- und Popcharts. Zunächst noch ein Titel vom Album There's a Riot Going On, Brave and Strong. Well. Thank you. Als ich im Juni 1972 ins Studio ging, um On the Corner aufzunehmen, dachte ich an Sly Stone und James Brown, Originalton Miles Davis. Und das war gerade ein Ausschnitt aus diesem Album On the Corner, Black Satin. Miles Davis' Autobiografie bietet einige kurze Einblicke hinter die Kulissen von Sly Stones damaliger Karriere. Zitat: Die Leute von Columbia, denen Epic Slys Plattenfirma gehört, wollten sehen, ob ich Sly dazu bringen könnte, schneller Aufnahmen zu machen. Aber Sly hatte seine eigene Art, Musik zu schreiben. Seine Inspiration erhielt er von den Leuten in seiner Band. Nach seinem großen Erfolg hingen all diese Leute bei ihm zu Hause und bei den Aufnahmesessions herum. Ich ging zu ein paar hin und da waren überall nur Frauen, Koks, gemein aussehende Leibwächter mit Kanonen. Ich sagte ihm, ich könnte nichts für ihn tun, sagte Columbia, dass ich ihn nicht dazu bringen konnte, schneller aufzunehmen. Wir schnupften ein bisschen Koks zusammen und das war's. Später allerdings fügte Miles Davis unter anderem noch hinzu, dass Sly keine Musik mehr schrieb, weil ihn das Kokain kaputt gemacht habe. Wie dem auch sei, 1973 erschien dann das nächste Sly and the Family Stone Album. Fresh hieß es und der Luftsprung Slys auf dem Cover sollte wohl auch wiedergewonnene Vitalität anzeigen. Die Platte war noch einmal erfolgreich. Die originale Rhythmusgruppe Lale Graham Bass und Greg Errico Schlagzeug hatte die Gruppe aber verlassen. In dem Song Thankful and Thoughtful kommt ein vorsichtiger Optimismus zum Ausdruck. Zitat: Etwas hätte kommen können und mich wegtragen können. Doch der Boss meinte, ich sollte noch einen Tag bleiben. Man sagte, ich läge im Sterben. Ich wollte nicht sterben, fühlte immer, dass ich noch was leben musste. Ich hatte euch noch was zu sagen. Um dankbar zu sein, solltet ihr nachdenklich werden. Sunday morning, I forgot my prayer. I should have been happy, yeah, I'll still be there. Some could have come and taken me away. But the main man fell, still should be here another day. And that's why I got to be thankful. Yeah, yeah. I'm taking my chances. I could have been dead. I started climbing from the bottom. Oh yeah, all the way to the top. And before I knew it, I was up and down. You believe in not? Yeah. Like shine. Remember all your hopes could have been all mine. And that's why y'all ought to be thankful. I ought to be thankful. Bye. Das war zuletzt Musik vom ehemaligen Sly and the Family Stone Bassisten Larry Graham und seiner Band Graham Central Station. Ein Song vom 74er Debütalbum der Band mit einigen musikalischen Anklängen an Sly and the Family Stone. Sly Stone machte mit der sich langsam auflösenden Family Stone Mitte der 70er Jahre tatsächlich noch drei Platten, die aber kein großes Interesse auslösten. Greil Marcus notierte, Zitat, 1976 musste er Gruppen wie Parliament und Funkadelic, seine musikalischen Erben, bitten, bei ihnen im Vorprogramm auftreten zu dürfen. Er brachte nichts als müde Versionen seiner größten Hits, bevor er die Tournee verließ. Zitat Ende. Bis 1979 war Sendepause. Sly Stones erste Plattenfirma besaß in diesem Jahr die Frechheit, alte Bänder der Originalhits mit neu eingespielten Rhythmustracks im Disco-Sound anzureichern, mit dem Ergebnis starrer Formelhaftigkeit statt der ursprünglichen Vitalität. Erfolgreich war auch diese Platte nicht. Vielleicht wurde sie ja auch veröffentlicht, weil Sly mit einigen alten Familienmitgliedern in diesem Jahr bei einer anderen Plattenfirma neue Aufnahmen vorlegte. Qualität misst sich zwar nicht in Minuten, aber kaum jemanden konnte damals verborgen geblieben sein, dass Back on the Right Track mit ca. 25 Minuten Spielzeit für eine Langspielplatte recht kurz ausgefallen war. Slys Musik schien von der Zeit eingeholt, sie stach nun nicht mehr wie früher aus dem Mainstream hervor. Trotzdem sprang dabei noch schöne Musik heraus. Remember Who You Are, Sly and the Family Stone 1979. Talking about a friend of mine. Das war zuletzt Hobo Ken, ein Stück von Sly Stones bisher letzten Platte Ain't But The One Way von 1982. Wieder waren 3 Jahre seit dem vorigen Album verstrichen. Der Produzent der neuen Platte, Stuart Levine, erinnerte sich. Zitat: Sly hatte schon ziemlich lang für diese Platte gebraucht, 1 oder 2 Jahre. Aber für Warner Brothers war die Platte nicht akzeptabel und Sly war nicht in dem Zustand, weiter an ihr zu arbeiten. Also kam Lenny Waronker, Chef von Warner Brothers Artist and Repertoire Abteilung, zu mir, um zu schauen, ob ich das zurechtbiegen könnte. Zitat Ende. Unter Zustimmung von Sly, so heißt es, wurden dann Musiker engagiert, um die geplante Musik nachzuempfinden. Was ihr hört, ist eine Kombination von dem, was Sly angefangen hat und was wir vervollständigt haben, sagte damals Stuart Levine. Trotz allen musikalischen und rhetorischen Verbeugungen der Kollegen bis zum heutigen Tag ist seither von Sly Stone nichts Musikalisches mehr zu hören gewesen. Eine Einladung in Prince's Paisley Park Studios soll ohne hörbares Resultat geblieben sein. Im Frühjahr 93 wurde er immerhin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und er ließ sich bei der groß angelegten Schulterklopf-Veranstaltung sogar selber sehen. Zum Abschluss dieser 2 Stunden mit Musik von Sylvester Stewart alias Sly Stone ein schönes und kurzes Selbstporträt von Slys letzter Platte aus dem Jahr 82, Sylvester heißt das Stück, und danach ein Rückblick auf ekstatischere und optimistischere Zeiten. Ein Ausschnitt aus Sly and the Family Stones Auftritt beim International Texas Pop Festival 1969. Viel Spaß noch damit und gute Nacht. Messing around with the best of them. Digressing with the rest of them. He's a stranger. But Mother dear still knows his name. He said he's looking through the glass in case he passed his name. Up and down in style, his name is in a file of fame. And they called him Sylvester. But his mama still knows his name. so that the dancing just won't hide. Human race, all the funky.